Wie das frische, klare Wasser, eine Quelle. Stets entschlossen, nur zum tiefsten Ort zu streben. So geht jede schöne Segnung, so gehen alle besten Wünsche zu dem, der wahre Demut in sich trägt. Wie am Firmament der Mond und unsere Sterne, treu gefolgen ihrer Bahn seit Ewigkeit, können sich schönste Bilder zeichnen und uns führen durch die Zeiten, so wie der, der wahre Demut in sich trägt. Demut heißt, ich will die Wirklichkeit verstehen. Demut heißt doch, ich brauch Hilfe, um zu sehen. Demut heißt, will nicht zu stolz sein, um zu lernen und zu dienen. Sie ist der Weg in eine neue Welt, wo nur die Liebe zählt. Sie braucht am meisten Mut. Wie die Wärme und das Licht von unserer Sonne. Nur an jene Orte dieser Welt gerät, die sich offen vor ihr zeigen und nicht in dunklen Höhlen bleiben. Das weiß der, der wahre Demut in sich trägt. Dass der Wind die Wiesen streichelt und sie säubert, doch jene Bäume allzu leicht zerbricht. Die sich nicht vor ihm verneigern und in ihrer Starrheit bleiben. Das weiß der, der wahre Demut in sich trägt. Demut heißt, ich will mich zeigen, wie ich bin. Demut heißt, ich will vertrauen wie ein Kind. Demut heißt, mein wahres Wesen und sie zieht alle Herzen an. Demut heißt, ich will dich lieben, ohne etwas zu verlangen. Sie braucht am meisten Mut. Der Puls folgt unserem Herzschlag und die Natur der Jahreszeit. Die Trommel folgt dem Rhythmus, so geht es schon seit Ewigkeit. Oh, wir sollten uns ergeben an deinen perfekten Plan. So nur unser Leben auf ewig bären kann. Wer erkennt, dass jeder Stolz im Leben schadet, dass er zum Stillstand führt und letztlich doch nur schmerzt? Der macht sich auf zu neuen Wegen und erhält den höchsten Segen, denn er trägt wahre Demut in seinem Herz. Wer erkennt, dass sich sein Kunstwerk nie von selbst baut? Wer erkennt, dass niemand unabhängig lebt? Wer mit klarem Blick schaut? Und wer erkennt, dass er Gott fragt? Ist der, der wahre Demut in sich trägt? Demut heißt, zu akzeptieren, was mir geschieht. Und zu verstehen, dass es dafür auch Gründe gibt. Demut heißt, ich will die Schuld nicht mehr an andere übergeben. Demut heißt, ich will Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Demut heißt, dafür zu sorgen, dass die anderen glücklich sind. Demut heißt, den anderen dienen wie die Mutter ihrem Kind. Demut heißt, danach zu streben, dass nichts Schlechtes mehr geschieht. Demut heißt, dafür zu kämpfen, dass sich Gottes Plan vollzieht. Demut macht aus unserer Welt einen schöneren Ort. Denn Demut treibt nicht nur die Großen, sondern alle Kriege fort. Und willst auch du gern diese stolze Welt hier revolutionieren? Beginn in deinem Herz und lass die Demut dort als Königin regieren. Sie braucht am meisten Mut. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah.